Am 21. September setzten die USA zwei strategische Atombomber P-1B eilig im Luftraum von Südkorea ein. Diese Atombomber führten über dem Schießübungsplatz Sangdong eine Übung für den Angriff auf die irdischen Objekte durch. Danach wurde eine davon in der US-Luftwaffenbasis Osan stationiert. Die USA geben ohne Zögern bekannt, dass dieser Atombomber auch an der Veranstaltung vom Tag der gemeinsamen Luftstreitkräfte Südkoreas und der USA 2016, die am 24. und 25. September stattfindet, teilnehmen wird.